Ich habe mit meiner Schwester über dich gesprochen, Rasemichen. Vorgestern, glaube ich. Über mich? Ja, wo hast du sie denn vorgestern gesehen? Rasemichen blieb auf der Stelle stehen, wurde sogar ein wenig blass. Sein Herz schlug langsamer und schwerer. Sie war hierher gekommen, allein, saß hier und sprach mit mir. Sie? Ja, sie. Was hast du denn gesagt? Ich meine, über mich? Ich sagte ihr, dass du ein sehr feiner, anständiger und tüchtiger Mensch bist. Dass du sie liebst, habe ich ihr nicht gesagt. Denn das weiß sie selbst. Das weiß sie selbst? Nun und ob. Wohin ich auch reise, was mit mir auch geschehen mag, du sollst immer bei ihnen bleiben. Ich übergab sie beide deiner Obhut, Rasemichen. Ich sage das, weil ich sehr gut weiß, wie du sie liebst und weil ich von der Reinheit deines Herzens überzeugt bin. Ich weiß, dass auch sie dich lieben könnte und vielleicht sogar schon liebt. Jetzt entscheide selbst, was dir besser erscheint, ob du trinken sollst oder nicht. Rodja, siehst du? Nun, ach zum Teufel, wohin willst du denn verreisen? Siehst du, wenn es ein Geheimnis ist, nun gut, aber ich werde das Geheimnis schon erfahren. Und ich bin überzeugt, dass es sicher irgendein Unsinn und eine schreckliche Kinderei ist und dass du allein alles ausgeheckt und inszeniert hast. Im Übrigen aber bist du doch ein prächtiger Mensch. Ein prächtiger Mensch. Und ich wollte gerade hinzufügen, du hast mich nur unterbrochen, dass dein Vorsatz, diese Geheimnisse nicht erfahren zu wollen, sehr klug und richtig war. Lass es vorläufig gut sein. Rege dich nicht auf. Du wirst alles rechtzeitig erfahren, dann, wenn es nötig sein wird. Gestern hat ein Mann zu mir gesagt, dass der Mensch Luft brauche. Luft, Luft. Ich will jetzt gleich zu ihm gehen und erfahren, was er darunter versteht. Rasemichen stand nachdenklich und erregt da und schien zu überlegen. Er ist ein politischer Verschwörer. Sicher. Und er steht jetzt vor einem entscheidenden Schritt. Das ist auch sicher. Kombinierte er heimlich. Etwas anderes kann es nicht sein und Dunja weiß es, dachte er plötzlich bei sich. »Also, Avdotja Romanowna kommt zu dir?« sagte er und betonte jede Silbe. »Und du willst einen Menschen treffen, der sagt, dass mehr Luft nötig sei? Mehr Luft und also hängt auch dieser Brief irgendwie damit zusammen?« »Was für ein Brief?« »Sie hat einen Brief erhalten. Heute. Der hat sie sehr aufgeregt. Sehr. Sogar viel zu sehr. Als ich von dir zu sprechen anfing, bat sie mich zu schweigen.« Dann sagte sie, dass wir uns vielleicht sehr bald trennen müssten und begann mir für etwas leidenschaftlich zu danken. Darauf ging sie in ihr Zimmer und schloss sich ein. »Sie hat einen Brief erhalten?« fragte Raskolnikow nachdenklich noch einmal. »Ja, einen Brief. Wusstest du nichts davon?« »Hm«,